23. Kapitel. Nun ist alles ruhig und still, rief mein Vater. Da oben wenigstens. Ich höre keinen Menschen mehr gehen. Sag er mir doch, Trim, wer ist in der Küche? In der Küche ist niemand, antwortete Trim und machte dabei seinen tiefen Bückling als Dr. Slope. Verdammt, schrie mein Vater und hob sich abermals auf die Füße. Diesen Tag geht doch nicht das Geringste seinen ordentlichen Gang. Wenn ich an die Sterndeuterei glaubte, Bruder, wie es mein Vater unter uns gesagt tat, so sollte ich schwören, dass irgendein Planet über meinem unglücklichen Hause hinge und jedes Ding darin verkehrt gehen ließe. Wie? Ich dachte, Dr. Slope wäre oben bei meiner Frau. Und auch du hast das gesagt. Was hat denn der Patron in der Küche zu suchen? Ja, wenn's euer Gnaden nicht übel nehmen wollen, er ist dabei und macht eine Brücke. Das ist doch sehr gütig von ihm, sagte mein Onkel Toby. Sag er ihm meine schönste Empfehlung, Trim, und sag er dem Herrn Doktor, dass ich ihm von Herzen danke. Sie müssen wissen, dass mein Onkel Toby ebenso weit vor der Brücke vorbeischoss als mein Vater vor den Mörsern. Um die Möglichkeit richtig zu begreifen, wie mein Onkel Toby sich darin irren konnte, musste ich Ihnen etwas über eines von Trims Abenteuern berichten, so ungern ich das auch tue, weil in gewissem Sinne die Geschichte hier gar nicht an ihrem rechten Orte steht. Denn eigentlich sollte sie erst da vorkommen, wo ich die Anekdote von Onkel Tobys Liebesangelegenheiten mit der Witwe Wettmann erzähle. Allein, wenn ich sie aufspare, so entsteht eine Lücke in der Historie und erzähle ich es hier, dann mähe ich mein Korn grün und tue meiner Geschichte dort Schaden. Was raten mir euer Hochweisheiten? Was soll ich hier tun? Erzählen Sie es gleich, Herr Schendi. Tristram, du bist nicht klug, wenn du es tust. Och, ihr Mächte, welche den sterblichen Menschen das Vermögen verliehen, eine Historie zu erzählen, die es hörenswert sei, ich ersuch, lass doch ein Schild auf den Scheideweg setzen, aus bloßer Barmherzigkeit, damit ein armer Tropf wie ich weiß, welchen Weg er nehmen soll.